Matthias. Thorsten. Was machen wir denn hier? Wir sind heute beim Open Data Hackathon in München im Werk 1 nahe der Kultfabrik und haben ein paar interessante Menschen hier. Okay, und was machen die im Hackathon? Das kann ich mir ja vorstellen. Das sind alles überraschenderweise nicht böse Hacker mit Sturmhauben. Hoodies haben hier auch keine an, sehe ich gerade. Kaum. Wenig. Ja, die diskutieren hier über sehr, sehr interessante Themen. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe zu einer Flüchtlings-App. Also wie können wir Flüchtlingen helfen? Wir haben des Weiteren eine Gruppe die wollen eine App gestalten, die öffentliche Toiletten anzeigt innerhalb von München. Eine Klo-App quasi. Eine Klo-App. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich für mich auch sehr, sehr interessant. Weil wie oft rennt man durch München und denkt sich, jetzt wäre mal ganz gut. Und wenn du da Probleme hast, es gibt da so Granu Fink heißt es, glaube ich. Bin ich noch ein bisschen jung für. Finde ich eine super Idee, weil wie oft sucht man sowas, wie oft braucht man sowas und man weiß nicht, wo man ist und muss dann irgendwo hingehen und noch teuer Geld bezahlen, dass man sich erleichtern kann. Finde ich eine sehr, sehr interessante Idee. Ja, was haben wir noch? Ich habe gesehen, BR ist hier, BR Data. Was machen die? Hast du das schon irgendwie... Die haben doch dieses Projekt, was die gute Dame gerade vorgestellt hat mit den Schneegeschichten. Ach ja, genau, die auf der Keynote. Ich hoffe, dass wir da die Folie auch noch zeigen können. Genau, die Keynote haben wir auf jeden Fall schon im Vorfeld aufgenommen. Wir werden sogar unterstützt von einer fantastischen Sketchnote-Zeichnerin. Genau, die hat schon mal für die Keynote ein hervorragendes Sketchnote gezeichnet. Das findet ihr in den Shownotes. Und sieht wirklich fantastisch aus und Sketchnotes ist natürlich eine tolle Sache, wenn man das kann. Ich kann es nicht, weil ich habe schon gesagt, meine Zeichenkünste beschränken sich auf das Haus von Nikolaus und vielleicht eine Sonne oben in der Ecke, die sich freut. Die sich freut auch noch. Mhm. Und einen Zaun davor, der ein bisschen schief ist, aber könnte ich nicht, finde ich aber fantastisch, wer das kann, weil man schreibt sich ja dann manchmal 20 Seiten Notizen, die man dann im Endeffekt gar nicht mehr lesen kann, weil man das in seiner Schnellschrift geschrieben hat, beziehungsweise gar nicht mehr lesen will, weil es so viel ist. Finde ich eine tolle Sache. Jo, dann soll es das für den Anfang gewesen sein. Ich denke, wir melden uns zwischendurch nochmal. Wir werden einiges noch von uns hören lassen. Genau. Und wir werden jetzt hier im Anschluss verschiedene Ausschnitte, O-Töne von der Keynote, ein paar Ausschnitte mit einbauen. Wie gewohnt findet ihr die komplette Aufzeichnung von der Keynote bzw. von den einzelnen Interviews wieder beim Podcast Funkhaus. Wir verlinken das. Dann bis später. Viel Spaß. Jetzt wird die Uli Küppen was erzählen zum Datenjournalismus bei BR Data. Und auch, glaube ich, ein bisschen general, was alles los ist. Danke. Ihr wisst ja noch gar nicht, ob ich das verdient habe. Also zunächst mal danke für die Einladung. Ich glaube, ich muss meinen Vortrag so ein bisschen anpassen, weil ich bin es gewohnt, beim Bayerischen Rundfunk genau zu erklären, was wir machen. Ich glaube, manche Sachen kann ich hier skippen. Ich bin verantwortlich für BR Data, falls ihr das noch nicht gehört habt. Das ist ein neues datenjournalistisches Team beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe die anderen mitgebracht, das sind die anderen. Wir sind ein interdisziplinäres Team, das heißt, wir haben uns rausentwickelt aus einer crossmedialen Formatentwicklung. Das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe beim Bayerischen Rundfunk. Der BR hat ja nicht nur das Fernsehen und das Radio, sondern auch das Web. Und unsere Aufgabe war, journalistische Formate zu entwickeln, die diese drei Spielweisen miteinander verbinden. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie spielt man eine Reportage im Web, die dann anschließend ins Fernsehen wandert und dann auch im Radio Widerschein findet. Und haben uns dann, also natürlich nicht nur Reportagen, sondern auch alle anderen Genres angeschaut und haben verschiedene Pilotprojekte entwickelt und sind darüber eigentlich auf den Datenjournalismus gekommen, weil gerade der Datenjournalismus sehr, sehr spannende Bereiche bietet, wie man diese drei Medien sehr sinnvoll miteinander verbinden kann. Gestartet bin ich mit journalistischen Kollegen, die Cross-Media-Spezialisten sind und geworden sind im Laufe der Jahre. Den Datenjournalismus hatten wir da eben auch im Portfolio, haben erste Projekte gestemmt, haben dann aber festgestellt, dass wir allein mit unserem journalistischen Hintergrund nicht so weit kommen, wie wir gerne wollen und haben dann festgestellt, dass wir andere Leute integrieren wollen und haben uns dann auf die Suche gemacht und Leute mit Mathematik-Statistik-Kenntnissen, Leute mit Programmierkenntnissen, integriert und das ist jetzt unser Team, so wie es aussieht. Designer haben wir auch. Vermutlich ist der Raum hier ähnlich interdisziplinär aufgestellt. Um es kurz zusammenzufassen, unsere Aufgabe ist, wir recherchieren und sammeln Daten. Also das heißt, wir haben Themenideen und machen uns dann auf die Suche nach Daten oder andersrum. Wir haben eine interessante Datenbasis und machen uns darin auf die Suche nach Geschichten. Idealerweise finden wir was Neues und nicht etwas, was jeder schon weiß. Wir veröffentlichen diese journalistischen Geschichten dann. Das ist das, was wir aus unserer Cross-Media-Vergangenheit mitnehmen. Wir versuchen immer, die richtige Form für die Geschichte zu finden. Das heißt, wir veröffentlichen die Geschichten dann auch in dem Kanal, wie es hoffentlich gut für die Geschichten ist. Da haben wir beim BR auch Auswahl. Und wir stellen die Daten dann anschließend und unsere Arbeit möglichst komplett zur Verfügung. Das erzähle ich dann gleich noch, was wir machen. Ich habe versucht, unsere Arbeit so ein bisschen in Schlagworte zu fassen. Also für uns ist es wichtig, wie schon gesagt, exklusive Geschichten rauszuziehen und was erzählen zu können, was die anderen noch nicht wissen. Im Grunde ist es ja auch euer Bestreben, dass ihr Datensätze für andere zugänglich macht und vielleicht damit was rausholt, was man noch nicht weiß. Idealerweise ist sowas auch investigativ. Das weiß man aber vorher nicht, wenn man sich auf so einen Datensatz stürzt. Das freut uns aber immer, wenn wir was finden, was tatsächlich investigativ ist. Um ein paar Beispiele zu nennen, wir werten Datenbanken aus, die es schon gibt. Zum Beispiel hier die TED-Ausschreibungsdatenbank, kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Da werden alle Aufträge, die von der EU vergeben werden müssen, ausgeschrieben und das wird veröffentlicht. Die haben wir gescraped und haben uns auf die Suche gemacht nach Firmen, die Aufträge im Bereich Asyl bekommen. Haben uns da einfach erstmal ohne These auf die Suche gemacht. Und haben herausgefunden, dass es vor allem die großen Firmen sind, die da Erfolg haben, die dann auch überregional arbeiten. Das heißt, dass die regionalen kleinen Firmen da im Moment laut dieser Ausschreibungsdatenbank eher das Nachsehen haben. Das ist etwas, was man zwar vermuten kann, aber wozu wir dann den Beweis hatten aus den Daten. Daraus haben wir eine interaktive Karte gemacht und einen investigativen Radiobeitrag gemacht. Da haben wir uns darauf konzentriert, den Wintertourismus genauer zu untersuchen. Das habt ihr alle mitgekriegt, der Schnee wird weniger. Da haben wir versucht rauszufinden, was das mit den Gemeinden in Bayern macht. Wir haben uns einerseits die Klimadaten angeschaut. Das ist im Grunde das, was jeder weiß. Es wird wärmer, der Schnee wird weniger. Wenn man das auf die Orte runterbricht und wenn man sieht, dass zum Beispiel in Reit im Winkel, um jetzt ein Beispiel rauszugreifen, in den letzten 60 Jahren die Schneehöhe um 60% weniger geworden ist, dann ist das schon beeindruckend. Also das war der Rahmen für unsere Geschichte. Und die eigentliche Geschichte, die lag bei den Gästeankünften. Da haben wir dann nochmal einen Blick auf die Karte geworfen und haben festgestellt, wir müssen die Daten anders aggregieren, als wir das am Anfang gemacht haben. Und haben festgestellt, dass es im Einzugsbereich von München einen eklatanten Abfall gegeben hat in der Entwicklung bei den Übernachtungsdaten. Hätten wir nicht gedacht, weil da gibt's zwei große Adern, die von München so nach unten fließen. Und wir haben eigentlich gedacht, das hilft der Region ganz gut, war aber nicht so. Im Gegensatz dazu, das Allgäu hat sich sehr gut entwickelt und zwar genau in der gleichen Zeit. Und da haben wir dann unsere Reporter losgeschickt und sind dann zusammen mit unseren Reportern losgegangen und haben uns angeschaut, was stecken denn hinter diesen Daten für Geschichten, was für unterschiedliche Tourismuskonzepte stecken hinter diesen Daten und das hätten wir niemals machen können, wenn wir nicht vorher diese Datenauswertung gemacht haben. Bei der Wintertourismusgeschichte, die ihr gerade gesehen habt, haben wir unsere gesamte Datenarbeit in ein extra dafür programmiertes interaktives Tool gesteckt. Das findet ihr auch unter schneevonmorgen.br.de. Da konnte man unsere ganze Datenarbeit zum Klima und zum Tourismus nachvollziehen. Das heißt, jede Behauptung, die wir in unseren Reportagen, in unseren Dokumentationen aufgestellt haben, konnten die User nachvollziehen. Auf der Seite. Bei der Schneegeschichte haben wir versucht, aus vollen Schneekanonen zu schießen sozusagen und haben uns mit dieser Frage sehr lange beschäftigt. Hätte ich gerne, dass sich meine User eher zurücklehnen oder hätte ich gerne, dass sie sich mit dieser Geschichte näher beschäftigen und interaktiv tätig sind? Das ist im Grunde die Frage, die wir bei jeder größeren Datengeschichte beantworten müssen. Das ist ein Problem für alle Leute, die interaktiv arbeiten, aber es ist vor allem auch ein Problem für Datenjournalisten, denn man hat einen gewissen Datenfetisch. Das wird ein paar Leuten hier genauso gehen. Das heißt, ich stecke sehr lange, sehr viel Mühe rein, Daten zu sammeln und die unter Umständen zu visualisieren. Und trotzdem als Journalist muss ich meine Geschichte von A bis Z erzählen, zumindest im Fernsehen und im Radio. Und das ist so ein Zwiespalt, zwischen dem wir uns immer befinden, die Stühle, zwischen denen wir immer so sitzen. Das Case Study wäre in dem Fall auch unsere Schneegeschichte. Wir haben uns überlegt, wir brauchen tatsächlich eine eigene Bildsprache, wie wir das Ganze darstellen, und haben Animationen gemacht zusammen mit unseren Designern, die wir sowohl im Fernsehen als auch im Netz verwenden können. Als Produkte haben wir eine Webdoku erstellt, wo man sich entscheiden konnte, möchte ich direkt zur Story oder möchte ich vorher die Daten anschauen. Wir haben eben dieses interaktive Tool mit in die Webgeschichte integriert. Das heißt, wenn man auf die Daten geht, dann kommt man auf dieses interaktive Tool. Wir haben eine 30-minütige Doku erstellt. Wir haben diese Recherche auch für Smartphone zugänglich gemacht, weil jemand, der in der U-Bahn sitzt, hat keine Lust, 30 Minuten Film runterzuladen und wahrscheinlich auch gar nicht das Ladevolumen. Und das ist sozusagen unser Herzstück, das ist der interaktive Player, den wir dazu gebaut haben. Und das geht genau auf diese Eingangsfrage zurück. Also hätte ich gerne, dass meine User sich eher zurücklehnen? Oder hätte ich gerne, dass sie sich mehr mit dieser Geschichte beschäftigen? Das ist im Grunde eine Frage zur UX, die ihr euch auch stellen müsst. Also User Experience, was hätte ich gerne, dass meine User mit meinem interaktiven Tool tun? Wahrscheinlich eine Frage, die ihr heute auch beantworten müsst. Ja, wir haben auch ein Interview mit der Orga des Open Data Hackathon geführt. Das hört ihr jetzt. Ja, hallo. Also wir sind jetzt hier immer noch auf dem Open Data Day Hackathon in München und wir haben zwei Gäste, Matthias. Wen haben wir denn da? Richtig, wir haben einmal den Matt Fullerton bei uns und dann den Peter Onderschäker. Würdet ihr euch vielleicht gern selber kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr hier macht? Ich bin der Matt. Tagsüber bin ich Programmierer bei einer kleinen Firma namens Smartlane, die zufälligerweise auch hier in Werk 1 sind. Und die letzten Jahre habe ich auch durch andere Arbeiten viel mit offenen Daten zu tun gehabt und bin deswegen mit dem Code for Munich Gruppe des Lab in Kontakt gekommen und leite das heute ein bisschen. Ja, ich bin der Peter. Ich bin bei der Landeshauptstadt München beschäftigt in dem Bereich des Projektes, das sich mit E-Government und Open Government beschäftigt. Heute eher im Schwerpunkt mit dem Thema Open Government. Und wir haben also als eines der Teilthemen bei Open Government auch das Thema Open Data. Und das spielt natürlich hier heute jetzt eine gewisse Rolle, weil wir die Idee haben, dass die einen oder anderen Daten, die wir bereitstellen, dann auch von der Community für irgendwelche sinnvollen Projekte verwendet werden. Wir möchten umgekehrt unsererseits gerne lernen, welche Daten benötigt werden, wie unsere Daten verwendet werden. Und ja, wir hoffen, dass da dann vernünftige Projekte draus entstehen. Ja, und uns beide kennt ihr schon. Wir sind Matthias und Thorsten. Wir sind jetzt heute den ganzen Tag hier gewesen. Du, Peter, hast kurz angesprochen, was es auf sich hat mit den Open Data Day. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, mit der Open Knowledge Foundation gemeinsam so Open Data Days für München zu gestalten oder ins Leben zu rufen? Ja, also ich bringe das ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr so genau zusammen, wie diese Dinge entstanden sind. Wir kennen einige Leute. Wir haben vor ein paar Jahren die Munich Open Government Days gehabt, also MOCDI, das Projekt. Da sind einige Kontakte entstanden und irgendwie hat man so an der einen oder anderen Stelle lockere Kontakte gehalten. Und wir wollten einfach das Thema wieder ein bisschen beleben und haben gesagt, man kann nur etwas zurückbekommen, wenn man auch etwas gibt. Und der Idee folgend haben wir halt gesagt, okay, wir müssen einerseits Daten zur Verfügung stellen, andererseits vielleicht aber auch Gelegenheit bieten, zusammenzukommen, ein Treffen zu organisieren, um hier auch die Plattform zu bieten, auf der dann auch neue Ideen entstehen können. Ja. Matt, kannst du vielleicht irgendwas zur Open Knowledge Foundation sagen? Ja, klar. Open Knowledge Foundation ist weltweit ein verschiedene Truppen von Leuten in verschiedenen Städten, Staaten, die sich einsetzen, dass mehr Daten offen gemacht werden und das, was damit passiert. Also das ist eigentlich nur, wenn ein gutes Grund dagegen gibt, was offen zu machen, dass eigentlich sonst alles anders offen gemacht werden kann. Und es gibt so verschiedene Arten von offenen Daten. Es gibt Wahlergebnisse, es gibt Umweltkennzahlen, es gibt alles Mögliche. Und der Grund ist natürlich, dass der Bürger das schon das Beschaffen von diesen Daten bezahlt hat mit den Steuergeldern und die Bürger sollten dann auch Zugang dazu haben. Das Haupt- Open Knowledge Foundations heißt inzwischen einfach Open Knowledge. Die sind in England. Und es gibt aber seit Jahren auch eine Open Knowledge Foundation Germany in Berlin mit dem Hauptsitz. Und die haben vor ein paar Jahren ein Projekt bekommen, Code for Germany. Und da haben sie ins Leben gerufen in verschiedene Städte. Ich weiß nicht, wie viel es ist inzwischen, vielleicht rund um 20, dass verschiedene Städten Labs haben. Und da kommen einfach Freiwillige zusammen, die was mit offenen Daten oder noch nicht offenen Daten machen wollen. Und wir haben dann ziemlich am Anfang ein Hackathon selber veranstaltet hier in Werk 1. Das war das allererste. Das war ein bisschen anstrengend. Und der nächste war dann bei der Stadt in der Märzstraße. Und das war viel angenehmer, muss ich schon sagen. Also Zusammenarbeit mit der Stadt fühlen uns da sehr unterstützt. Und das ist eine tolle Zusammenarbeit. Und das hat sich jetzt dieses Jahr wiederholt. Diesmal wieder in Werk 1. Wie kann ich mir das vorstellen? Stellt die Stadt dann einfach verschiedene Datenpakete zur Verfügung und sagt, jetzt macht mal, jetzt guckt mal, was ihr daraus bauen könnt? Oder hat die Stadt natürlich, hat die Stadt konkrete Vorstellungen, was man vielleicht daraus machen könnte? Ja, gut. Also der erste Ansatz war das, dass wir gesagt haben, wo bekommen wir Daten her? Was haben wir? Was können wir zur Verfügung stellen? Also mehr versucht haben, im Fundus quasi zu kramen, zu suchen und geeignete Dinge zu finden. Wir haben aber vor, mehr jetzt im Dialog auch wirklich rauszubekommen, was sind die Dinge, die interessant sind, und dann auch bewusst interessante Dinge zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber auch an der einen oder anderen Stelle Grenzen. Also zum einen ist nicht jeder immer ständig überzeugt und begeistert, dass er seine Daten, über die er verfügt, auch als Open Data zur Verfügung stellen will. Das andere ist das, dass wir teilweise auch rechtliche Rahmenbedingungen haben, also zum Beispiel bestehende Lizenzen, dass wir Daten von anderen, ich sage immer so wie auf der Packung irgendwo draufsteht, kann Spuren von Nüssen enthalten. So haben wir manchmal auch, kann Spuren von fremden Daten enthalten, und dann haben wir halt Lizenzen, die uns hindern, das eine oder andere zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, es gibt unendlich viele Dinge noch, die wir noch ausgraben können und wo wir noch was zur Verfügung stellen können, was durchaus hilfreich ist. Und da hilft es uns halt, wenn wir im Dialog sind, weil wir dann die Rückmeldung kriegen, das ist für uns interessant, da könnten wir was draus tun. Und ich habe heute erst wieder so ein schönes Beispiel gesehen. Wir haben zum Beispiel die Standorte von Defibrillatoren immer unter dem Aspekt gesehen, wie könnte man denn jemanden den Zugang zu diesen Defibrillatoren ermöglichen. Und heute habe ich also gelernt, dass das zum Beispiel auch für die Presse durchaus interessant wäre, und zwar unter dem Aspekt, wie man die Nutzung quasi betrachten könnte. Also das heißt, die Idee überhaupt, das für journalistische Zwecke auch zur Verfügung zu stellen, ist zum Beispiel jetzt ein Ansatz, der mir heute viel bewusster geworden ist und den wir bisher in der Form überhaupt nicht auf dem Radar hatten. Jetzt gab es ja hier einige, viele interessante Themen, die Flüchtlingshilfe zum Beispiel oder auch die Feinstaubmessung und die Verbreitung der Daten. Wie kam es denn zu diesen ganzen Themen? Wurden die irgendwie eingereicht oder habt ihr da schon Vorschläge gemacht und einfach die Leute dafür gesucht, oder wie kam es dazu? Das ist so ein laufender Prozess. Also ich erinnere mich an das allerersten Treffen, das war hier oben in Werk 1, und da kamen vielleicht 20 verschiedene Ideen zusammen. Das war immer unter dem Aspekt, was wünsche ich mir für Daten, oder was ist los in der Stadt, wo könnten wir was machen? Und dann kommt es natürlich manchmal dazu, dass man sagt, hey, liebe Stadt oder liebe MVG oder was auch immer, bitte uns den Daten geben. Wir kommen nicht an den Daten. Oder man nimmt die Daten einfach von irgendeiner HTML-Seite zum Beispiel. Die Projektideen, die kommen immer wieder. Also einer unserer berühmsten Projekte war das München Transparent. Und die Idee gab es einfach schon vor der Gruppe entstanden ist, und da hat man einfach Hilfe gesucht. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Beispiel. Einer hat die Idee oder fragt sich, wäre das möglich, kommt in die Gruppe, wird diskutiert. Heute zum Beispiel gab es eine Liste von Ideen, aber die waren nur so Startpunkte, was man vielleicht machen könnte. Und die eigentliche Umsetzung, eigentlich ein Projekt, ist dann hier auch entstanden. Und den meist, glaube ich, von einzelnen Personen, die anfangen, sie geben. Ja, was für mich auch ganz interessant war, also das war wirklich so ein Entstehungsprozess, und das ist auch mit viel Spontanität entstanden. Also wir wussten vor 2-3 Wochen noch nicht so genau, was die Themen sind. Das eine oder andere Thema war vielleicht auch bis heute früh noch nicht so wirklich klar. Aber das ist so das Tolle, die Energie, dass da jeder also positiv an die Sachen rangeht und dass manche Leute auch hier direkt noch Ideen mitbringen und dass dann relativ spontan auch was entsteht und aber jeder auch bereit ist, sich auf das einzulassen und auch da sich einmal ein bisschen auch offen einzubringen. Und was ich ganz interessant gefunden habe, dass also kein Thema wirklich runtergefallen ist, sondern sich für jedes Thema immer ein Grüppchen gefunden hat. Manchmal waren es halt bloß 3-4 Leute, manchmal waren es auch 6 oder 8 und dann doch alle Themen in irgendeiner Form auch behandelt worden sind. Und das macht mir total Spaß, weil ich mir denke, das ist so ein unbeschwertes Herangehen an das Thema und das ist aber auch eine gute Voraussetzung, um halt auch kreativ Dinge zu entwickeln, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Ja, da bin ich auch total begeistert, wie die Leute heute sich zusammengefunden haben einfach. Ja, ich höre schon raus, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie zufrieden ihr mit der Resonanz seid, aber das hört sich ja sehr gut an. Ja, also ich wünsche mich immer mehr Leute für, die das ein bisschen vorantreiben, also so Orga-Arbeit. Wir haben zum Beispiel diesmal zumindest von mir aus oder von uns aus gar kein Flyers verteilt. Das hätte ich eigentlich gerne machen wollen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Je mehr Leute da mitarbeiten und im Voraus das bewerben. Aber das ging, glaube ich, ganz gut über Twitter und über Meetup. Und sind ganz viele da. Ich persönlich freue mich schon. Und wie viele Teilnehmer waren jetzt heute da? Das ist eine gute Frage. Habt ihr gezählt? So roundabout? Roundabout 40, glaube ich. Ja, das ist doch ganz viel. Also bei Meetup haben sich ungefähr 40 angemeldet, ja. Knapp. Ja, also wir haben, glaube ich, 45 oder 47 Pizzen bestellt. Also das sind ja Family-Pizzen, also von dem her gehe ich davon aus, dass auch in der Größenordnung auch Leute da waren, weil das ist auch weggegangen. Ja. Also wir haben auch gezählt vorher mal kurz und das passt ungefähr mit der Zahl der Pizzen überein. Ja. So, also ist die Bilanz für heute positiv? Ja, also ich bin auch total zufrieden, vor allem, Ich habe ja nicht den Anspruch, dass hier irgendwas zwangsweise entstehen muss, sondern das Schöne ist ja das, dass sich die Dinge von selber entwickeln und dass wahnsinnig viel Kontakte auch geknüpft worden sind. Und ich glaube, dass der Tag heute für viele Dinge auch nur einfach die Initialzündung war und man so viele Leute kennengelernt hat, so viele Leute sich gefunden haben, dass da in der Folge vielleicht nicht aus jedem einzelnen Thema auch noch eine größere Aktion entsteht, aber dass 1-2 Themen vielleicht auch wirklich den entscheidenden Anstoß bekommen haben. Und das ist für mich so der Wert, der weit über die Veranstaltung hinausgeht, dass wir einfach Kontakte hergestellt haben, dass wir Ideen entwickelt haben, dass wir auch unser Denken verändert haben, in dem Sinne, dass wir, sage ich mal, auf neue Ideen gekommen sind, auf neue Nutzungsmöglichkeiten gekommen sind. Und von dem her glaube ich, dass die Wirkung weit über den eigentlichen Tag hinausgeht. Und ansonsten finde ich es einfach mal schön, auch an einem Tag bei Sunwin zu sein, mit Leuten, die man vorher noch nicht so gekannt hat, mal neue Anregungen bekommen zu haben oder einfach mal auch mit netten Leuten beieinander gewesen zu sein. Doch, dem kann ich beipflichten. Also ich kann auch nur für uns sprechen. Wir haben auch jede Menge Leute kennengelernt, die wir teilweise schon besprochen haben im Podcast und die gar nichts von unserem Podcast wussten teilweise. Also für uns war es auch ein toller Tag bisher. Und Matthias, hast du noch Fragen? Ich denke, es wurde alles gesagt, glaube ich. Habt ihr noch Fragen oder irgendwas, was euch noch auf dem Herzen liegt? Ja, also genau an dem Beispiel, das du gerade gesagt hast, was mir ganz wichtig ist, also man kennt Leute entweder vom Podcast oder von den Webseiten oder von den Projekten und das ist im Prinzip erst einmal anonym. Und wenn man dann an so einem Tag die Leute trifft und dann, also gerade zum Thema kleine Anfragen, das ist halt für mich im Moment erst einmal ein total abstraktes Projekt gewesen. Und dass dann auch noch der Mensch hinter den kleinen Anfragen auch wirklich hier nicht nur in München sitzt, sondern dass man mit dem auch live gesprochen hat, dass man auch ein paar, sage ich mal, Hintergründe zur Person erfahren hat oder was, das macht das Ganze natürlich viel transparenter und da geht man ganz anders mit den Dingen um und das ist was mich auch total beeindruckt hat. Und das ist schön. Also insofern hat man nicht nur von den Inhalten, sondern auch von den Menschen her einfach ganz eine andere Transparenz in die Sache reingebracht. Ja, ich habe eigentlich mit dem Maxi, der Erfinder für diesen kleinen Anfragen immer wieder Kontakt gehabt im letzten Jahr über das Internet. Ich habe mich nie so richtig gefragt, wo wohnt er, was tut er. Und dann nur im Zuge dieses Hackathons ist es mir klar geworden, dass er in der Nähe von München wohnt und hier auch arbeitet. Und heute ist er auch hier. Das ist ganz toll. Ja, dank Internet ist es ja auch egal, wo man wohnt. Ja, klar, klar. Ja. Aber das persönliche Kontakt ist doch sehr schön. Ich würde vielleicht nur ergänzend sagen, dass wir hoffen, dass mit diesem neuen Push, das wir heute haben, dass wir uns vielleicht regelmäßiger treffen können. Wir hatten mal eine Zeit lang zu treffen, jeden Monat gehabt. Und ich hoffe, dass das Projektarbeit heute nicht aufhört und dass es dann auch weitergeht. Ich denke schon, dass das dann auch passiert. Das wünschen wir euch auch, dass das so weitergeht. Danke. Wir werden es immer mal wieder beobachten und dann bedanken wir uns bei euch. Bitte? Und wir freuen uns jetzt auf die Vorstellung der Projekte und ich hoffe, dass wir noch das ein oder andere mit aufnehmen können davon. Mhm. Ja, prima. Ich möchte mich auch bei euch bedanken. Bin ja begeisterter Podcast-Hörer, höre auch euren Podcast wahnsinnig gerne immer und dann freut es mich, dass auch ihr mal live hier mit dabei wart und von unserer Veranstaltung hier berichten konntet. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ja, dann. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, Matthias ist mit dem Mikrofon zu den einzelnen Teams hingegangen und hat sie zu ihren Projekten befragt. Gut, dann fange ich mal an. Ich bin jetzt hier in der ersten Gruppe. Ich würde euch bitten, euch erstmal kurz vorzustellen, wer ihr seid. Mein Name ist Christian Müller, ich bin ja bei der Landeshauptstadt und habe als Auftrag, die Toiletten-App mit auf den Weg zu bringen. Und auch dazu, genau zu diesem Thema, haben wir hier eine Runde, die schon sehr produktive Beiträge hat. Sehr schön. Ja, mein Name ist Sageb, im Alltag bin ich Projektleiter, leite mehrere Entwicklungsteams und am Wochenende tobe ich mich selber als Entwickler aus. Prima. Ja, mein Name ist Hans Bocconi und ich bin einfach neugierig, was die Stadt München im Bereich Open Data anzubieten hat. Ich bin Andreas, ich arbeite als Data Scientist. Ich finde die Arbeit mit Daten sehr spannend und möchte mal hier reinschauen, was man hier so machen kann. Ja, mein Name ist Frank Börger. Ich bin bei der Stadt zuständig für das Open Data Portal, wo wir neue Datensätze hineinstellen und öffentlich verfügbar machen, damit da schöne Anwendungen entstehen können. Ihr habt es schon gesagt, ihr beschäftigt euch mit der Toiletten-App. Finde ich persönlich eine sehr interessante Geschichte. Wie seid ihr da drauf gekommen? Es war im Kern ein Stadtratsantrag, der sagt, macht eine App dazu. Aber dann haben ein paar kluge Köpfe gesagt, wir machen da auch noch mehr Sachen, wie wir stellen die Daten zur Verfügung, öffentlich zur Weiterverarbeitung. Und wir stellen sie auch noch an anderer Stelle dar und mit einem Augenzwinkern, wir schauen mal, ob die noch alle sind wie vor 2 Jahren. Wir überarbeiten die Daten auch. Und da sind dann alle Toiletten aufgeführt, die kostenfreien, die kostenpflichtigen, alles bei U-Bahnhöfen zum Beispiel. Die Frage ist sehr gut, denn es sind die öffentlichen Toiletten der Landeshauptstadt München. Der Begriff öffentlich ist nicht ganz leicht, aber es ist mit Sicherheit nicht die Gänze aller Toiletten. Okay. Wie geht er jetzt hier vor? Ja, wir stellen den Datensatz jetzt vor, die 164 Informationen zu Toiletten, zu öffentlichen Toiletten, die wir haben, und überlegen uns dann im weiteren Schritt, was man damit anfangen kann und wie eine Webanwendung aussehen könnte. Okay, also Webanwendung und App oder? Das ist offen. Also App ist natürlich ganz praktisch, aber zum Beispiel die Stadt Köln hat es auch als Webanwendung und das müssen wir sehen, was sich daraus entwickelt. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank. Ja, ich bin Bernhard, ich studiere im Master Mensch-Computer-Interaktion an der LMU und wir beschäftigen uns jetzt gerade damit, wie man die ganzen Flüchtlingsinitiativen, die es in München gibt, so darstellen kann, dass sie auf einer Karte sichtbar werden und somit es leichter ist für Bürger, Interessierte, Freiwillige Anlaufstellen zu finden, wo sie sich engagieren können in der Flüchtlingshilfe. Sehr lobenswertes Thema. Wer mag als nächstes? Ich bin die Barbara, ich bin bei einer großen IT-Firma und bin dabei. Sehr schön. Hi, ich bin Irina, ich bin Softwareentwicklerin beruflich und ja, dieses Thema mit Flüchtlingen hat mich schon interessiert, seit es angefangen hat. Ich bin vor kurzem in München umgezogen und habe gedacht, jetzt ist die Möglichkeit, etwas zu tun, weil hier mehr Kreise sind, als wo ich gewohnt habe am Bodensee, da war nicht so viel los. Prima. Mein Name ist Suni Kim, ich arbeite auch in der IT mit Daten und ich bin hier, um eine Karte zu bauen für den Münchner Flüchtlingsrat. Ich bin auch im lokalen Helferkreis aktiv und auch in anderen. IT-bezogenen Initiativen. Sehr schön. Diese ganze Thematik, die ihr hier anstrebt, ist das mehr als Webanwendung gedacht oder auch als App oder beides? Mehr Daten, eine Datensache. Also die Karte, die wird hoffentlich auch auf dem Smartphone laufen. Es geht wirklich um Datenaustausch, dass wir Daten publizieren, dann selber für unsere Karte verwenden, aber auch für andere verfügbar machen. Vielleicht noch abschließend, es gibt ja schon einige Apps, die auch in die Richtung gehen. Vor kurzem kam ja die vom Bund raus, diese Ankommen-App. Kennt ihr die? Was haltet ihr von der? Keine Ahnung. Ankommen-App. Okay. Ich habe gehört, die sei nicht gut. Genau. Habe ich gehört, gesehen. Das ist beeindruckend, dass jemand hat das schon gemacht. Auf jeden Fall vom Design ist sie sehr gut, das stimmt. Die habe ich auch gesehen. Nein, das ist veraltet. Sorry. Darüber kann man sicherlich diskutieren, das ist richtig. Dann danke ich euch erstmal. Okay, dann bin ich jetzt bei der nächsten Gruppe. Würde ich kurz bitten, dich mal kurz vorzustellen. Hi, ich bin Maxi und wir kümmern uns um Behördendomains. Behördendomains, okay. Hi, ich bin Dennis und wir kümmern, also ja genau, ich hab da gedacht, ich gucke mir heute das mal an und es hat mich interessiert und habe mich dazu gesetzt und wir schauen, dass wir das mal aufsetzen. Behördendomains, was muss ich mir darunter vorstellen? Technische Sicherheit, also das, wir wollen mal gucken, wie es mit dem technischen Zustand, der sicheren Zustand der Domains aussieht bezüglich SSL-Verschlüsselung, ja. Okay, also HTTPS zum Beispiel bei der Stadt München, bei, keine Ahnung, Starnberg.de oder was es auch alles so gibt. Genau. Okay, und dann schaut ihr euch jetzt quasi diese Webseiten erstmal in Ruhe an oder wie geht ihr davor? Ich habe vor einem halben Jahr schon mal angefangen, per Informationsfreiheitsanfragen Domainlisten von den einzelnen Behörden zu holen. Da gibt es auch bereits ein GitHub-Projekt, wo man die ansehen kann und heute würden wir eben die Domains, die wir schon haben, einmal auswerten und dann halt schauen, wie wir noch an weitere kommen. Sehr schön, spannendes Projekt. Ihr habt ja auch noch einen Vortrag dann dazu wahrscheinlich, oder? Das Projektvorstellung, dann gibt es am Abend wahrscheinlich. Oder? Genau, also die Projektvorstellung. Dann vielen Dank erstmal. So, dann bin ich jetzt in der nächsten Gruppe. Vielleicht ganz kurz die Vorstellung. Die Dame würde ich mal anfangen lassen. Ich bin die Birgit und ja, ich arbeite in der Epidemiologie und interessiere mich für die Umwelt letztendlich und wir versuchen hier die Daten zu feinstauben in der Luft von der Seite, also von der Bayerischen, vom Umweltamt in Bayern auszulesen und dann über Twitter zu verschicken, wenn die Feinstaubwerte zu hoch sind. Dankeschön. Ich bin der Jan. Ich habe einfach zufällig von dem Event erfahren und wollte mich einfach mal in das Thema Daten reinarbeiten, ein bisschen was lernen und interessiere mich auch für Feinstaub, weil das ja ein Thema ist in München, weil ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja, dachte ich mir, schaue ich das mal an. Okay, Feinstaub. Ihr wollt die Daten sammeln und dann bei Twitter veröffentlichen. Wie geht ihr da jetzt genau vor? Also im Moment schauen wir gerade erstmal, wie wir an die Daten am besten rankommen, weil also von Bayern oder der Stadt München werden die Daten jetzt nicht so zugänglich gemacht, dass man sie einfach benutzen kann. Insofern versuchen wir sie erstmal irgendwie zu scrapen und schauen dann, wie wir damit weiterarbeiten. Aber, ja. Okay, habt ihr da spezielle Tools? Nein, also... Ja gut, man kann halt mit Python gibt es halt dann Libraries, die man benutzen kann, um damit Seiten zu scrapen. Ja. Bei dir sehe ich schon recht komplizierten Code auf dem Bildschirm. Was machst du da gerade, wenn ich das fragen darf? Das ist der HTML-Code der Stadt, den ich mir anschaue. Genau hier stecken die Daten drin. Mhm. Leider eben nicht als Schnittstelle, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Aber man arbeitet eben mit dem, was man hat. Dann können wir den HTML-Code parsen und dann daraus die tatsächlichen Daten herauskriegen. Super Sache, sehr interessantes Thema. Im Vortrag kommt ja noch, freue ich mich schon mal drauf. Ja, mein Name ist Nastaran Mattes. Ich bin Informatikerin. Und die Themen Open Data und besonders Kombination mit Social Software verfolge ich schon länger und unterstütze das auch. Und bin ich auch heute hier, gucken, wo ich denn meine Erfahrungen bei einbringen kann. Gerade das Thema Integrated interessiert mich ganz doll und deshalb sitze ich auch hier mit. Wie heißt du? Julia vom Integrate Team. Ja, genau. Und sie hat geschafft, mich zu begeistern. Schauen wir mal, vielleicht kann ich mich positiv da in ihrem Projekt einbringen. Ihr habt ja jetzt schon sehr, sehr angeregt diskutiert. Vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, was ihr hier gerade macht, was ihr besprecht. Also wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt mit, weißt du ihren Namen? Nasteran. Oh, die habe ich vergessen. Also wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt mit einer Dame von der Caritas, die sich auch für unser Projekt interessiert hat und eben von der Stadt München, weil in München sind wir noch nicht vertreten und ja, da versuchen wir gerade so in der Diskussionsrunde zusammen uns Lösungsmöglichkeiten zu überlegen, wie wir die App auch in München ja, an irgendeiner Stelle anbinden könnten und sammeln da gerade Ideen. Okay, und wie wollt ihr da ungefähr vorgehen? Was schwebt euch da vor, wie ihr das anstellt? Also das Thema geht bei uns intern schon ein bisschen länger, gerade bei den großen Städten, das ist sehr problematisch, aber da ist es immer spannend, dann mal jemanden von den größeren Vereinen eben, wie zum Beispiel der Caritas zu haben, um da eine Einschätzung zu kriegen. Gerade die großen Städte in Deutschland werden noch eine Herausforderung und München insbesondere mit der Situation hier, aber ja, wir hoffen immer, wenn wir mal die Gelegenheit haben, mit jemandem von den großen Vereinen in München zu sprechen, dass sich da auf irgendeine Weise Anbindungsmöglichkeiten auftun. Und wir beginnen unser Gespräch gerade noch, aber wir hoffen, dass wir am Ende vielleicht einen Step weiter sind als jetzt. Hört sich sehr gut an. Das Projekt wurde dann auch noch vorgestellt in der Diskussion oder am Podium. Dann vielen Dank erstmal an euch beide. Okay, dann bin ich jetzt hier in der zweiten Gruppe. Würde euch zwei bitten, euch erstmal ganz kurz vorzustellen. Genau, ich bin der Konstantin und ich mache bei München Transparent, programmiere ich hauptsächlich am Backend. Okay, danke. Hi, ich bin der Jens. Ich mache normalerweise IT-Consulting und bin jetzt einfach mal hier bei dem München Transparent-Projekt und wir schauen uns mal an, was wir hier so alles so machen können. Okay, also ihr macht das München Transparent-Projekt. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eine Website, die versucht, die Anträge und Beschlussvorlagen und alle anderen Dokumente aus dem Münchner Ratsinformationssystem besser aufzubereiten, weil das Ratsinformationssystem von der Stadt relativ schwer zu bedienen ist. Okay, gibt es da schon Ideen, wie das dann auch, das soll ja in die Öffentlichkeit dann gehen, wie das aufgenommen wird? Ja, also wir hatten jetzt schon zwei Zeitungsartikel dazu und es wird eigentlich recht gut aufgenommen. Und was wir jetzt halt gerade noch schauen, wie man das Ganze noch erweitern kann, weil die Website an sich steht, aber es gibt natürlich immer noch Sachen, die man noch verbessern kann daran. Also voll im Thema drin, in Open Data, ist auch eins unserer Kernthemen. Wie geht ihr dann jetzt weiter vor? Ich sehe schon, ihr habt ein paar schöne Zettel da schon geschrieben mit Ideen. Also letztlich, das München Transparent ist, glaube ich, schon, kommt relativ gut an und Leute auch von der Stadt nutzen das sogar. Ich denke, das zeigt einfach, wie wertvoll das die Plattform ist, weil das RIS ist wirklich halt nicht ganz so userfreundlich und gerade das München Transparent bietet den Leuten einfach die Möglichkeit, schnell auf die Dokumente zuzugreifen. Und was die Leute einfach hier noch machen wollen, ist das System noch besser zugänglich zu machen, also dass man sich eben auch die Daten noch herausholen kann. Und jetzt geht es eben da hier ein bisschen darum, dass wir mal schauen, was haben wir für Informationen da und was könnten wir vielleicht noch für Mehrwert generieren, wenn wir mehr aus den Informationen machen, um die Daten vielleicht sogar noch besser zu visualisieren und das Ganze noch zugänglicher zu machen. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich danke euch beiden erstmal. Ja, am Ende des Tages haben die einzelnen Teams natürlich auch ihre Projekte vorgestellt. Leider hat zum gleichen Zeitpunkt jemand in diesem Gebäude gedacht, er muss jetzt hier eine Wand einreißen mit einer schönen lauten Hilti, so dass die Aufnahmen leider unbrauchbar waren. Wir werden aber versuchen, so viel wie möglich zu verlinken oder nach und nach nachzureichen. Dafür kommt jetzt ein Vortrag zu den Projekten der Landeshauptstadt München. Viel Spaß dabei. Also einfach einen Einblick wollen wir ein bisschen geben, weil wir jetzt schon einmal die Gelegenheit haben, hier so eine Plattform gemeinsam mit der OKF oder dem OK Lab zu gestalten. Mal ein bisschen was zu erzählen, was wir in der Stadt München jetzt tun. Und ja, ich will mit dem Frank zusammen drei Themen ansprechen. Das eine ist die Open Data Plattform von München, da wird der Frank was dazu erzählen, was da der aktuelle Stand ist, wo wir uns da hin entwickeln, was die Pläne sind. Dann hatte ich letztes Jahr auch beim Hackathon erzählt zu einem Projekt, wo ich involviert war, der Open Data Monitor. Da gehen wir auch ein bisschen online. Und dann das neueste Ding, was geboren wurde, nennt sich Smarter Together. Das ist ein EU-Projekt und da erzähle ich, wo die Schnittmengen aus meiner Sicht auch mit der Open Data Community oder welche Ideen wir da haben. Das ist ein ganz breit angelegtes Ding, aber einfach mal einen Einblick zu geben und da berichte ich dann hoffentlich nächstes Jahr wieder ein paar mehr Sachen. Das Ding läuft 5 Jahre. Aber dann übergebe ich jetzt erstmal an den Frank. Ja, vor einem Jahr haben wir unser Open Data Portal online gestellt. Mittlerweile haben wir 72 Datensätze. Es sind jetzt leider nicht so viele dazugekommen seit der Eröffnung. Es liegt vor allen Dingen daran, dass die Akquise von neuen Datensätzen innerhalb der Verwaltung extrem aufwendig ist. Also kaum eine Abteilung freiwillig zu uns und sagt, hier habt ihr einen Datensatz, bitte veröffentlichen. Sondern wir müssen da sehr viel Arbeit reinstecken und das bleibt halt leider immer liegen. Der aktuellste Datensatz, das wurde heute Morgen ja schon erwähnt, sind unsere öffentlichen Toiletten in der Landeshauptstadt, seit gestern online. Und gestern auch noch freigeschaltet die Vornamen der Neugeborenen 2014. Geplant ist dieses Jahr, dass wir etliche Datensätze aus dem Dienstleistungsfinder auf münchen.de auch in das Portal stellen, weil diese Daten sind ja schon öffentlich, sie sind jedem zugänglich, sie sind nur nicht explizit als Open Data klassifiziert. Nachdem jeder sie abrufen kann und sie abtippen kann oder kopieren kann, spricht eigentlich nichts dagegen, sie auch als Open Data zu veröffentlichen und das werden wir dieses Jahr, hoffe ich, dann auch umsetzen können. Zum anderen haben wir jetzt mit der Abteilung für Geodaten eine Einigung erreicht, dass wir auch Luftbilder und den Stadtplan und die Verwaltungsgrenzen als Dienste anbieten können. Das ist ein großer Fortschritt, weil bislang haben wir kaum Geodaten drin. Was auch damit zusammenhängt, dass es eine Gebührensatzung für Geodaten gibt. Das heißt, die Stadt möchte damit Geld verdienen. Und alles, was da aufgeführt ist, können wir deshalb nicht als Open Data veröffentlichen. Was sich aber demnächst ändern wird, ist, dass es zusätzlich zum Open Data Portal auch ein Geoportal gibt, wo alle Geodaten der Stadt drin sind und ein Teilbereich, die freigegebenen, werden dann automatisch vom Geoportal zu unserem Open Data Portal rüberwandern. Genau, die Adresse, wo man diese Plattform erreichen kann, ist opengov-münchen.de und die Plattform ist eine Open Source Software, Seekern, das ist der Standard in Europa für Datenportale. Wir sind sehr interessiert an Rückmeldungen, was man mit den Daten anfangen kann, beziehungsweise ob das so, wie wir sie reingestellt haben, auch vernünftig ist. Wir hatten heute Morgen in der Session zu den Toilettendaten schon sehr viele Hinweise, wie man das auch ein bisschen anders machen kann. Wenn jemandem da was auffällt, bitte uns eine E-Mail senden oder beziehungsweise über das Portal gibt es auch ein Formular, wo man uns benachrichtigen kann. Eine andere Sache, die wir letztes Jahr gemacht haben, ist, dass wir von der Stadtkämmerei Haushaltsdaten bekommen haben. Also der Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München wurde als Open Data veröffentlicht, was auch ein bisschen sehr, sehr schwierig war, aus diesem unendlich vielen Haushaltsdaten da einen vernünftigen Datensatz zu basteln. Das hat die Stadtkämmerei gemacht und unsere Aufgabe war es, diese Datei dann auf der Plattform offenerhaushalt.de reinzustellen. Aus verschiedenen technischen Schwierigkeiten, die Plattform damals hatte, hat das sehr lange gedauert, aber sie ist jetzt unter offenerhaushalt.de, ist so der Haushalt der Stadt München als visuelle Darstellung abrufbar. Wir hatten letztes Jahr wieder unsere Open Government Tage, wo das Thema Open Data auch immer eine Rolle spielen wird. Diese Open Government Tage werden dieses Jahr auch stattfinden und zwar voraussichtlich Ende Oktober. Eventuell planen wir noch dazu ergänzend ein Barcamp zum Thema Open Government. Über die Entwicklung in unserem Portal kann man sich dann auch über Twitter, über opengov-muck informieren, kann man abonnieren, da veröffentlichen wir die Hinweise zu neuen Datensätzen, so dass man da immer auf dem aktuellen Stand ist. So, das sind jetzt sozusagen unsere Fortschritte in einem Jahr. Ja, also wer die Stadtverwaltung kennt, so schlecht ist es nicht. Eigenlob, nee. Gut, was ist sonst noch letztes Jahr gelaufen? Dieses Open Data Monitor Projekt, das war ein Projekt mit verschiedenen Partnern, die Uni Southampton, also in England, in Athen, in Berlin das IFGCC, dann eine Firma, die das ganze Management gemacht hat in Österreich, Synio. Und das Ziel von diesem, von dieser Plattform ist, eine Suchmaschine im Endeffekt nicht nach offenen Daten, sondern nach der Qualität der offenen Daten. Also die Plattform, die ist dann Ende letzten Jahres, ist das Projekt abgeschlossen worden, erfolgreich, auch in Betrieb, dann in Betrieb gegangen. Diese Plattform crawlt im Endeffekt die ganzen offenen Datenseiten und extrahiert, was für eine technische Plattform ist da drunter, wie sind die Metadaten, wie ist die Datenqualität, die Aktualisierungshäufigkeit. Also da eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen zwischen den verschiedenen Ländern. So ist der Einstieg. Ich gehe auch gleich mal auf die Plattform noch drauf. Also hier ist zwar das Projekt abgeschlossen, es wird aber jetzt, glaube ich, noch 3 Jahre auf jeden Fall weiter betrieben und finanziert. Und es ist einfach mal ganz interessant, so die Städte und oder die ganzen Länder und dann innerhalb der Länder die verschiedenen Seiten mal so zu vergleichen. Also ich gehe jetzt hier mal auf die Plattform. Und da haben wir also jetzt hier zum Beispiel Deutschland. So, und da kann man sich einfach so durcharbeiten. Und jetzt gibt's hier eben diese ganzen Metriken, offene Lizenzen, Maschinenlesbarkeit, Verfügbarkeit und die Metadaten, Vollständigkeit, also die Qualität. Jetzt hier in einem Durchschnittswert für Deutschland gemessen und hier unten sieht man dann auch, okay, es sind nicht viele Seiten, die dort registriert sind, die in Deutschland praktisch hier angeboten werden. Es gibt da auch so eine Administrationsoberfläche. Also wer ein Datenportal kennt und das gerne dort mit crawlen lassen möchte, der kann das dort auch eintragen. Und da sieht man jetzt hier gut das gavdata.de mit relativ vielen Daten. Die Hamburger sind ja auch immer ganz gut dabei. Und hier ist München auch dabei. Das ist jetzt eine Analyse von Oktober noch. Also gut, ist, so oft gehen die nicht durch diese ganzen Portale durch. Aber wo wir jetzt zumindest top sind, das ist hinten bei der Metadatenqualität, zumindest gemäß dem, was die da sagen. Jetzt in der Anzahl der Datensätze können wir, wie der Frank vorher schon gesagt hat, auch noch ein bisschen zulegen. Aber wir arbeiten da dran. Andere wie jetzt zum Beispiel Hamburg, die haben ja die Transparenzsatzung bekommen und die stellen da ganz, ganz viele Daten rein, aber die stellen die auch halt rein, ohne dass man sie dann gut maschinell auswerten kann. Also die haben gerade hier 2% Maschinenauswertbarkeit. Ja, und der Tobias kann davon ein Lied singen, denke ich, was das heißt. Das heißt nämlich OCR anwerfen und dann irgendwie versuchen, sinnvolle Begriffe aus dem Ganzen herauszuarbeiten. Also da gerne mal auf diese Seite draufgehen, ein bisschen rumspielen. Man kriegt da auch, also gerade bei England sind halt sehr, sehr viele Daten und Portale und von dort aus kann man auch ganz gut weiter navigieren und findet einfach mal, was so in Europa da läuft. So, und dann habe ich noch gesagt, okay, unser neuestes Baby, kann man so sagen, das ist zwar sozusagen, ja, im Oktober letzten Jahres haben wir den Zuspruch erhalten, aber das ganze Ding nennt sich Smarter Together. Die EU hat ja verschiedene Förderprogramme, da ist Horizon 2020 eines davon, da geht es um Mobilität, Energie, um Citizen, also um Bürger. Und das sind doch 1,8 Milliarden Fördergelder, die da in diesem Programm stecken über viele Jahre. Also letztes Jahr war diese Ausschreibung um so ein Projekt und dieses Jahr, also vorletztes Jahr, also für 2014 und 2015 war dann eben eine Ausschreibung, wo wir dann auch teilgenommen haben. Das ist auch schon attraktiv. Es haben sich 50 Konsortien beworben. Und schlussendlich geht es um 25 Millionen, die man da als Konsortium kriegen kann. Das heißt also das Volumen und wir sind eben glückliche Gewinner zusammen mit Wien-Lyon. Dann gibt es sogenannte, das sind die sogenannten Lighthouse-Cities. Und dann gibt es noch Santiago de Compostela, Sofia und Venedig, die Follower-Cities sind. Also die sollen dann das, was wir in 3 Jahren uns überlegen, am besten in 2 Jahren nachbauen. Und dann gibt es noch eine Monitoring-Phase. Also das sind 5 Jahre. Und das, was ihr da unten seht, das ist ein sehr, sehr aktuelles Bild, weil Mittwoch, Donnerstag, Freitag war praktisch das offizielle Kickoff in Lyon. War ich auch dabei, war sehr spannend. Und ihr seht, wahnsinnig viele Leute beteiligt, aber es ist jetzt nicht, sind nicht nur Städte, sondern es sind Industriepartner dabei, es sind Fraunhofer-Institut, also Forschungseinrichtungen, Universitäten, also kleinere Firmen, sogenannte KMUs, also die kleinen mittelständischen Unternehmen. Und bei uns in München sieht man, wer da jetzt da dabei ist, da ist also auch die Stadtwerke und die MVG, also alles sehr, sehr interessante Datenlieferanten. Und das sind die Themen, die jetzt in diesem Smarter Together behandelt werden. Also es geht halt immer um Mobilität, um Energie, das sind ganz wichtige Sachen, deswegen heißt es auch Horizon 2020, also es soll praktisch dieses 20er auch ausdrücken, nicht, dass wir bis 2020 20% der Energie sparen, aber diese mindestens 20% der Energie soll langfristig gespart werden, und wenn man an diesem Projekt teilnimmt, dann braucht man auch eine Aussage, die fundiert ist, dass man 40% Energie, CO2 und so diverse andere Dinge, die man verbessern muss, adressiert werden. Was wir also jetzt machen, ist im Thema Mobilität und Energie gibt es so einen Sack voll von Projekten. Das betrifft jetzt die Open Data jetzt nicht so richtig. Ja, also das sind eine Mobilitätsstation, die kann im Prinzip viele Daten liefern. Also wie viele Fahrräder sind dort, wie ist der Nutz und das Nutzungsverhalten, wie viele Leute kommen dort vorbei. Also wenn man dann Richtung Sensorik geht, kann man da ganz viele Informationen sammeln. Aber das ist diese ganze Sensorik-Themen, die Datensammlung, das ist der rechte obere Bereich, die integrierte Infrastruktur und Dienste. Und dort wollen wir eben als ein wichtiges Element eine Smart Data Plattform schaffen. Also nicht Big Data, sondern eben Smart Data. Das heißt, wir überlegen uns erstmal, was könnten denn interessante Daten sein, was für Lösungen wollen wir haben, und dann fangen wir an, diese Informationen zu suchen, zu sammeln, gegebenenfalls an den wunderschönen Lampenmasten separate Sensoren hinzubauen, die wir dort auch aufstellen wollen, in so Stadtlaboren, und dann daraus ja Lösungen entwickeln. Also nicht nur die optimierte Suche meines Parkplatzes, weil eigentlich sind wir dahinterher, dass gar nicht so viele Leute in die Stadt mit dem Auto kommen, sondern dass mehr öffentlicher Nahverkehr oder die Fahrräder benutzt werden. Aber es gibt genügend andere Ideen, die man da so hat. Also beginnend natürlich bei der adaptiven Beleuchtung. Also wenn nicht so viel los ist in der Straße, dann geht einfach das Licht mal ein bisschen runter, weniger Strom wird verbraucht. Aber es gibt auch genügend andere Ideen. Vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder die andere da mal eine lustige Idee. Es gibt Spiele, die man machen kann. Also solche Sachen sollen dort entwickelt werden, die Infrastruktur bereitgestellt werden, und ein zentrales Element, um solche Lösungen zu bauen, sind im Endeffekt diese Smart Data Plattform. Die ist auch so konzipiert, dass sie von der Konstruktion her offen ist. Also das Ziel, wirklich diese Daten dann, soweit möglich, offen bereitzustellen. Und auch sowas zu betrachten wie diese, ja, wie geht man mit den Daten um, wie ist es mit dem Datenschutz? Und da kommt dieses Schlagwort Datenwächterkonzept rein. Das ist ja immer so ein Ding, jeder kann ein Lied davon singen, wenn man offene Daten haben will, dann kriegt man sie nicht, weil sie, ja, entweder sie wollen kommerziell verwertet werden oder es gibt irgendwelche datenschutzrelevanten Aspekte. Also dieses wollen wir analysieren und sozusagen ein Rahmenwerk oder eine Grundlage schaffen, um da mehr Möglichkeiten zu schaffen. Gegebenenfalls muss es nur einen Vertrag geben, der auch kostenfrei ist, aber es muss eine Nutzungserklärung irgendwie ausgefüllt werden. Das ist das Ziel mit diesem Datenwächterkonzept, all diese Aspekte mal zu analysieren und eben ansonsten möglichst viele Daten bereitstellen, die auch zu verschneiden mit Geodaten, die wir dann auf das System raufpacken und das Ganze auch offen von außen zugreifbar. Da sind wir jetzt gerade am Aufbauen. Die Plattform, die da drunter liegt, ist eine von Siemens, nennt sich City Intelligence Platform. Die setzen die aber schon in verschiedenen anderen Projekten ein, auf ja, EU, also Förderprojekte meistens. Da gibt es ein Streetlife-Projekt zum Beispiel in Stuttgart, wo es auch um Verkehrsdaten geht. Also gut, das Ziel ist, die aufzubauen und da drumherum eben so eine Infrastruktur für diese Sensorik zu schaffen. Und dann soll eine mobile München-App, also eine Stadt-App entstehen, die möglichst auch so konstruiert ist, dass Lösungen, die ihr baut auf Basis dieser Daten oder von irgendwie anderen Datenquellen, dass die einfach integriert werden können. Also wir wollen da diese Offenheit auch stärker leben und reintragen. Und die EU sagt ganz eindeutig, Offenheit, keine Hersteller, also herstellerneutral das Ganze zu behandeln und sind also da sehr stark dahinterher und werden das auch im Projekt, denke ich, durchdrücken, muss man so sagen. Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, die uns bei diesem aufregenden Tag unterstützt haben. Ganz besonders möchten wir uns bei Jenny bedanken für die hervorragenden Sketchnotes, die ihr in den Shownotes finden werdet. Außerdem bedanken wir uns recht herzlich bei Andy für das Equipment, was er uns ausgeliehen hat. Sonst wäre die Audioqualität dieser Aufnahme unterirdisch schlecht. Wenn euch diese Sonderfolge gefallen hat, nehmen wir gern wieder Sonderfolgen auf, gern auch zu Themen, die ihr uns zuschickt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 4629889 an.